Langsam wird es. So muss es gemacht werden. Ach, wie gut und richtig die Arbeit doch gelingt, wenn man ungestört ist, fern von den... Lassen wir das. Kommerzialrat Duttenhofer hat mir einen Brief geschrieben. Duttenhofer? Reden Sie mir nicht von dem. Es steht nicht gut um die Daimler-Motorengesellschaft. Auch das will ich nicht hören. Wie sollte es gut um Sie stehen? Sie haben nichts und niemanden. Schülerhafte Stümper, die ihr Handwerk nicht verstehen. Deshalb hat Duttenhofer geschrieben. Er bietet mir den Posten des Chefkonstrukteurs bei der DMG an. Was? Es ist genau das eingetreten, was wir beide vorausgesagt haben. Sie kommen nicht vom Fleck. Sie schaffen es alleine nicht. Was werden Sie tun, Maybach? Ich bin da, wo Sie sind. Ich bin hier. Bereits 2 Jahre vor dem erzwungenen Rückzug aus seiner eigenen Firma richtet Gottlieb Daimler heimlich eine Versuchswerkstatt ein. Entwicklungsarbeiten, die ihm in der DMG verwehrt oder unmöglich gemacht sind, lassen sich dort dennoch und ungestört durchführen. Eingerichtet ist sie im stillgelegten Gartensaal des Cannstatter Hotels Hermann. Die beiden unermüdlichen Erfinder sind damit zurück in der abgeschiedenen Ruhe und Verschwiegenheit eines Gartenhauses, wo sie sich wieder voll und ganz auf das konzentrieren, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Im Zentrum ihrer Arbeiten steht die Entwicklung des Phoenix-Motors. Der Zweizylinder leistet 8 PS und soll, in ein Fahrzeug eingebaut, eine Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern ermöglichen. Seine Zylinder sind stehend angeordnet und in einem Block gegossen. Viele Details des Phoenix sind so innovativ und neu, dass er die mit Abstand beste und fortschrittlichste Maschine seiner Zeit ist. Das erste Autorennen der Welt, von Paris nach Rouen, wird von Automobilen gewonnen, die damit bestückt sind. Finanziell stehen wir gar nicht schlecht da, Herr Maybach. Wir haben bereits jetzt Anfragen aus dem Ausland und der Phoenix ist noch nicht einmal vollständig ausgereift. Sie werden also reisen? Nicht zwangsläufig. Man zeigt Interesse, uns einen Besuch abzustatten. Hier? In der kleinen Werkstatt? Wieso nicht? Soll sie doch improvisiert wirken. Mittendrin steht etwas wirklich Großartiges. Mr. Sims wird kommen und den Phoenix in Augenschein nehmen. Er ist ein Mann, der weiß, was er will. Und was will er? Die exklusiven Lizenzen für das große britische Empire. Frederick Richard Sims ist ein deutscher Geschäftsmann mit britischem Pass und Blick für das Wesentliche. Er ist darüber hinaus ein cleverer Geschäftsmann, der zu Gottlieb Daimler eine von Respekt geprägte freundschaftliche Beziehung pflegt. Mit der Gründung der Daimler Motor Syndicate Limited legt er den Grundstein für die britische Automobilindustrie. Ein Schritt, der neben der Basis für großen finanziellen Erfolg auch ein paar skurrile Anfangsschwierigkeiten birgt. Das britische Parlament hat bereits im Jahr 1865, nicht zuletzt auf Betreiben der Eisenbahnlobby, ein Gesetz erlassen, das als Locomotive Act lange für Ungemach in der aufkeimenden Automobilindustrie des Empire sorgt. In Anbetracht der nicht unbeträchtlichen Gefahr, die der Bevölkerung durch motorisierte Vehikel droht, die sich nicht auf Schienen, sondern frei auf Straßen vorwärts bewegen, sagt das Gesetz, sei folgende Vorkehrung zu treffen. Vor jedem Straßenfahrzeug ohne Pferd muss ein Mann mit einer roten Flagge vorausgehen, um die Bevölkerung zu warnen. Das Gefährt kann damit niemals schneller fahren als der Mann, der ihm Fahne schwenkend vorausgeht. Ein Zustand, der erst nach langem, zähen Ringen im Jahr 1896 endgültig beendet wird. Doch Frederick Sims ist ein vorausschauender Mann, der weiß, dass solcher Unsinn sich auf Dauer nicht wird halten können. So erwirbt er die Rechte am Phoenix-Motor bereits 3 Jahre, bevor der Locomotive Act vom britischen Parlament wieder kassiert wird. Sims zahlt Daimler für die Lizenz den stattlichen, fast sensationell hohen Preis von 350.000 Mark. Umgerechnet auf das Jahr 2000 beziffert diese Summe sich auf mehr als 12 Millionen D-Mark. Frederick Sims weiß sehr gut, wie er diese hohe Investition wieder hereinbekommt. Bereits kurze Zeit später verkauft er die frisch erworbene Lizenz weiter, für fast das Doppelte. Der Käufer heißt British Motor Syndicate, eine Verwertungsgesellschaft für Patente der Daimler Motorengesellschaft. Und damit nicht genug. Weil Sims weiß, wie sehr die DMG auf die Gelder aus der Phoenix Motor Lizenz angewiesen ist, knüpft er eine ganz außerordentliche und überraschende Bedingung an den Verkauf. Das ist nicht Ihr Ernst, Herr Daimler. Es ist nicht Ihr Ernst. Es ist mein Ernst. Und Sie wollen tatsächlich darauf eingehen? Mr. Sims tut das ja nicht aus reiner Freundlichkeit. Er weiß, wie es um die DMG steht, und er weiß, dass Sie es nie und nimmer alleine schaffen werden. Sollen Sie untergehen? Sie haben es nicht besser verdient. Die DMG ist mein Unternehmen, Herr Maybach. Sie trägt meinen Namen. Es sind Ihre und meine Erfahrungen, die zu Ihrer Gründung und zu Ihrem anfänglichen Erfolg geführt haben. Es sind Ihre und meine Patente, die dort feststecken. Es ist mein Lebenswerk und das Ihre nicht minder. Da spielt es keine Rolle, wie übel man uns mitgespielt hat. Mr. Sims kauft die Lizenzen für den Phoenix nur, wenn ich wieder in meine alte Position eingesetzt werde, meine alten Rechte und Befugnisse zurückerhalte, meine rechtmäßigen Anteile wieder an mich zurückgegeben werden. Und das Gleiche gilt für Sie. Es klingt gut, Herr Daimler. Es klingt gut, aber es hat auch beim ersten Mal gut geklungen. Es ist eine Situation, in der wir nichts zu verlieren haben. Wir haben ja bereits alles verloren. Also können wir nur gewinnen. Wir gehen zurück und dieses Mal werden wir uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir werden genau das tun, was wir tun wollen. Automobile bauen. Die besten. Oder keine. Was sagen Sie? Ich gehe dorthin, wo Sie hingehen.